Hobelfantasie aus Katerpoesie von Paul Scherbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hobelfantasie. Mir klappern alle Zähne, der alte Brei der Welt ist dick, doch lange Wunderspäne umringeln all mein Missgeschick. Ende von Abschnitt 28.